Abschnitt 13 aus Die Frau in Weiß, Band 2 von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Miss Halcombs Aussage, Tagebuchfortsetzung, Teil 11. Inzwischen fingen Sir Percival und der Graf unten ihre Unterhaltung an, indem ihre Stimmen hin und wieder etwas leiser wurden, aber nie bis zum Flüstern sanken. Die Seltsamkeit und Gefahr meiner Lage sowie die Furcht vor der Gräfin erleuchtetem Fenster, welche ich nicht bemeistern konnte, machten es mir schwer, ja fast unmöglich, gleich zu Anfang meine Geistesgegenwart zu behalten und meine Aufmerksamkeit ausschließlich auf die unten vor sich gehende Unterhaltung zu richten. Während einiger Minuten gelang es mir bloß, den allgemeinen Inhalt derselben zu erfassen. Ich verstand, dass der Graf sagte, das eine helle Fenster sei das seiner Frau, dass im Erdgeschosse alles ruhig sei und sie sich jetzt ohne Furcht vor Störung oder Unfall unterhalten könnten. Sir Percival antwortete hierauf, indem er seinem Freunde vorwarf, den ganzen Tag auf die unverantwortlichste Weise seine Wünsche unberücksichtigt lassen und sein Interesse vernachlässigt zu haben, wogegen der Graf sich verteidigte, indem er erklärte, dass er von gewissen Unruhen und Besorgnissen erfüllt gewesen, die seine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch genommen hätten und dass seiner Ansicht nach die einzige sichere Zeit zu einer Unterredung zwischen ihnen die sei, wo sie weder Störer noch Lauscher zu befürchten hätten. »Wir stehen vor einer wichtigen Krisis in unseren Angelegenheiten, Percival«, sagte der Graf, »und wenn wir überhaupt einen Entschluss über die Zukunft fassen wollen, so muss dies heimlich in dieser Nacht geschehen.« Diese Rede des Grafen war das Erste, was meine Aufmerksamkeit gerade so, wie sie gesprochen wurde, zu erfassen vermochte. Von diesem Punkte an heftete sich mein ganzes Interesse mit gewissen kurzen Unterbrechungen fest und atemlos auf die Unterhaltung, und ich folgte ihr Wort für Wort. »Krisis«, wiederholte Sir Percival, »ja, und zwar eine schlimmere Krisis, als du dir denkst, kann ich dir sagen.« »So sollte man nach deinem Benehmen während der letzten paar Tage allerdings vermuten«, entgegnete der andere trocken, »aber warte einen Augenblick. Ehe wir zu dem schreiten, was ich nicht weiß, lass uns ganz klar darüber sein, was ich weiß. Lass uns erst sehen, ob ich in Bezug auf die Vergangenheit vollkommen unterrichtet bin, ehe ich dir Vorschläge über die Zukunft mache. Warte, bis ich erst den Rum und das Wasser bringe. Trinke auch ein Glas.« »Ich danke dir, Percival. Frisches Wasser mit Vergnügen, dazu einen Löffel und etwas Zucker. Zuckerwasser, mein Freund, nichts weiter.« »Zuckerwasser für einen Mann in deinen Jahren, da mach dir deine abscheuliche Mischung. Ihr Ausländer seid doch einer wie der andere.« »Jetzt höre mich an, Percival. Ich will dir unsere Lage so klar vorlegen, wie ich sie verstehe, und dann sollst du mir sagen, ob ich Recht oder Unrecht habe. Wir beide kehrten vom Festlande in dieses Haus zurück in Geldverlegenheiten sehr ernster Natur.« »Mach's kurz, ich brauchte einige Tausende und du einige Hunderte, und ohne das Geld hatten wir beide die schönste Aussicht, schmählich auf den Hund zu kommen. Das ist unsere Lage. Mache draus, was du kannst, und fahre fort.« »Nun gut, Percival, wie du dich in deinem soliden Englisch ausdrückst. Du brauchtest einige Tausende und ich einige Hunderte, und die einzige Art und Weise, sie zu erhalten, war die, das Geld mit Hilfe deiner Frau für deine eigenen Bedürfnisse aufzunehmen, mit einem schmalen Rande für meine armen kleinen Hunderte. Was habe ich dir auf unserem Heimwege nach England über deine Frau gesagt? Und was habe ich dir gesagt, als wir hierher kamen und ich selbst imstande war zu beurteilen, was für eine Art von Charakter Miss Halcomb sei? Was weiß ich davon? Du hast natürlich wie gewöhnlich alles in Grund und Boden geschwatzt.« »Ich sagte dies. Der menschliche Scharfsinn, mein Freund, hat bis dato erst zweierlei Weisen entdeckt, in denen ein Mann ein Weib regieren kann. Die eine derselben besteht darin, sie zu Boden zu schlagen, eine Methode, die unter der brutalen niederen Klasse des Volkes großen Anklang findet, den höheren und gebildeten Ständen aber im höchsten Grade ein Greuel ist.« Die andere Weise, die viel langsamer, viel schwieriger ist, aber nichtsdestoweniger ebenso sicher zum Ziele führt, ist die, sich niemals durch ein Weib aufreizen zu lassen. Dies schlägt bei Tieren an und bei Kindern und Weibern, welche letzteren nichts anderes sind als aufgewachsene Kinder. Ruhige Entschlossenheit ist diejenige Eigenschaft, die sowohl Tieren und Kindern als den Frauen fehlt. So wie es ihnen gelingt, diese überlegene Eigenschaft in ihrem Meister zu erschüttern, so bemeistern sie ihn. Falls ihnen aber dies niemals gelingt, so regiert er sie. Ich sagte zu dir, denke an diese einfache Wahrheit, wenn du dir durch deine Frau das Geld verschaffen lassen willst. Ich sagte, denke doppelt und dreifach daran in Gegenwart von der Schwester deiner Frau, von Miss Herkamp. Hast du daran gedacht? Nicht ein einziges Mal in all den Verwicklungen, die sich um uns herum gezogen haben, seitdem wir in diesem Hause sind. Du hast keine einzige Gelegenheit unbenutzt vorübergehen lassen, dich von deiner Frau oder Miss Herkamp reizen zu lassen. Durch deine tolle Heftigkeit verlorst du die Unterschrift zum Dokumente, verlorst das bare Geld, triebst Miss Herkamp das erste Mal an ihren Advokaten zu schreiben. Das erste Mal? Was willst du damit sagen? Dies, Miss Herkamp hat heute zum zweiten Male an den Advokaten geschrieben. Unten auf dem Pflaster der Veranda fiel ein Stuhl um, mit einem Krachen, als ob er absichtlich wütend umgestoßen oder geschleudert worden. Es war ein Glück für mich, dass des Grafen Mitteilung Sir Percival in diesem gerade in Wut versetzte, denn als ich hörte, dass ich abermals verraten, verließ mich im kritischen Augenblicke alle Selbstbeherrschung und ich fuhr dermaßen zusammen, dass das Gitter, an das ich mich lehnte, laut krachte. Wie in des Himmels Namen hatte er dies erfahren? Die Briefe hatten meine Tasche keine Sekunde verlassen, bis ich sie im Wirtshause Fannys Händen übergab. »Du kannst deinem Glücksterne danken, dass du mich im Hause hast«, hörte ich den Grafen sagen, »um das Unheil ebenso schnell wieder gut zu machen, wie du es anrichtest. Danke deinem Glücksterne, dass ich Nein sagte, als du tollerweise davon sprachst, Miss Herkamp einzusperren, wie du in deiner unheilvollen Narrheit schon deine Frau eingesperrt hattest. Wo hattest du deine Augen? Kannst du Miss Herkamp anschauen und nicht sehen, dass sie die Entschlossenheit und Umsicht eines Mannes besitzt? Hätte ich das Weib zur Freundin, da schlüge ich der ganzen Welt ein Schnippchen. Da sie aber meine Feindin ist, so wandle ich, Fosco, der ich schlau bin wie der Teufel selbst, wie du mir zu hunderten von Malen wiederholt hast, auf Eierschalen, wie ihr in England sagt. Und dieses superbe Weib, ich trinke ihr Wohlsein hiermit in Zuckerwasser, dieses superbe Weib, das in der Kraft seiner Liebe und seines Mutes fest wie ein Felsen zwischen uns beiden und deiner erbärmlichen hübschen Blondine von Frau steht, dieses herrliche Wesen, das ich von ganzer Seele bewundere, obgleich ich ihm in deinem Interesse und dem meinigen entgegenarbeite, treibst du aufs Äußerste, als ob es um nichts schlau oder kühner wäre als die übrigen seines Geschlechts. Percival, Percival, du verdienst, dass es dir misslänge, und es ist dir misslungen. Es trat eine Pause ein. Ich schreibe des Elenden Worte über mich selbst, weil ich sie nicht vergessen will und weil ich noch auf den Tag hoffe, an welchem ich werde sprechen und sie Wort für Wort in die Zähne zurückwerfen können. Sir Percival war der Erste, welcher das Schweigen wieder brach. »Jawohl, du kannst Brahma basieren und poltern, so viel du Lust hast«, sagte er mürrisch. Die Geldverlegenheit ist nicht unsere einzige Schwierigkeit. Du würdest ebenfalls für strenge Maßregeln mit den Weibern sein, wenn du wüsstest, was ich weiß. Wir wollen seinerzeit auch auf diese zweite Schwierigkeit kommen, fuhr der Graf fort. Du magst dich selbst nach Belieben verwirrt machen, Percival, mich aber musst du damit verschonen. Lass uns zuerst die Geldfrage erledigen. Habe ich dich von deiner Halsstarrigkeit überzeugt? Habe ich dir's klar gemacht, dass deine Heftigkeit dir nichts helfen wird, oder muss ich wieder von vorn anfangen und, wie du dich in deinem geliebten offenen Englisch ausdrückst, noch ein wenig mehr Bramar basieren und poltern? Bah, es ist leicht genug, über mich zu schelten. Sage lieber, was dabei zu tun ist, das ist doch ein wenig schwerer. So, meinst du? Bah, dies ist dabei zu machen. Du gibst von heute Abend an die Leitung der Sache in meine Hände und überlässt sie ihnen für die Zukunft. Ich spreche zu einem praktischen Briten. Wie nun, praktischer Brite, was sagst du dazu? Was beabsichtigst du zu tun, falls ich es dir überlasse? Beantworte mir erst meine Frage. Gibst du die Sache in meine Hände oder nicht? Angenommen, sie wäre in deinen Händen, was dann? Erlaube mir erst ein paar Fragen, Percival. Ich muss ein wenig warten, um mich durch die Umstände leiten zu lassen und muss nach jeder Richtung hin wissen, welcher Art diese Umstände wahrscheinlicherweise sein können. Es ist keine Zeit zu verlieren. Ich habe dir bereits gesagt, dass Miss Harkamp heute schon zum zweiten Mal an den Advokaten geschrieben hat. Wie bist du dahinter gekommen? Was hat sie ihm geschrieben? Wenn ich dir das erzählte, Percival, so würden wir am Ende nur zu dem Punkte kommen, an dem wir jetzt stehen. Genüge es, dass ich dahinter gekommen bin und die Mittel hierzu waren es, die mich den ganzen Tag mit Besorgnis erfüllten und zugleich mich dir so unzugänglich machten. Jetzt aber gilt es, mein Gedächtnis in Bezug auf deine Angelegenheiten aufzufrischen, und es ist schon ziemlich lange her, dass ich mit dir darüber sprach. Das Geld ist in Ermangelung der Unterschrift von deiner Frau vermittels Wechsel, die in 3 Monaten fällig werden, aufgenommen worden, und zwar mit einem Verluste, dass sich bei dem Gedanken daran mein armes ausländisches Haar sträubt. Wenn nun diese Wechsel fällig werden, gibt es dann wirklich und wahrhaftig in der ganzen Welt kein anderes Mittel für dich, sie zu bezahlen, als mit Hilfe deiner Frau? Keins. »Was? Hast du gar kein Geld bei deinem Bankier?« »Ein paar 100 Pfund, für die ich gerade so viel 1000 gebrauche.« »Hast du keine einzige Sicherheit zu bieten, auf die du borgen könntest?« »Keinen Fetzen.« »Was hast du in der Wirklichkeit augenblicklich mit deiner Frau bekommen?« »Nichts als die Zinsen von ihren 20.000 Pfund. Kaum genug für unsere täglichen Ausgaben.« »Was hast du noch von ihr zu erwarten?« 3.000 Pfund jährliche Renten, wenn ihr Onkel stirbt.« »Ein hübsches Vermögen, Percival. Was für eine Art von Mensch ist dieser Onkel? Alt?« »Nein, weder alt noch jung.« »Ein munterer, gut lebender Mann? Verheiratet?« »Nein, mich dünkt, meine Frau hat mir gesagt, dass er nicht verheiratet ist.« »Natürlich nicht. Wenn er verheiratet wäre und einen Sohn hätte, so wäre ja Lady Glyde nicht die nächste Erbin der Güter. Ich will dir sagen, was er ist. Er ist ein kläglicher, egoistischer Narr und langweilt alle Leute, die ihm zu nahe kommen, mit seinem Gesundheitszustande zu Tode.« »Die Art Leute leben lange, Percival, und wenn man es am wenigsten erwartet, heiratet er aus reiner Bosheit. Ich gebe dir nicht viel für deine Aussicht auf die 3000 des Jahres, mein Freund. Bringt deine Frau dir sonst nichts mit?« »Nichts.« »Durchaus gar nichts?« »Durchaus gar nichts, ausgenommen, falls sie stirbt.« »Aha, falls sie stirbt also.« Es trat nochmals eine Pause ein. Der Graf trat von der Veranda auf den Kiesweg hinaus. Ich konnte dies nach seiner Stimme beurteilen. »Da ist endlich der Regen«, hörte ich ihn sagen. In der Tat, es hatte zu regnen angefangen. Der Zustand meines Mantels bewies mir, dass es bereits eine kleine Weile ziemlich heftig geregnet haben musste. Der Graf kehrte unter die Veranda zurück. Ich hörte den Stuhl unter seinem Gewichte knarren, als er seinen Platz wieder einnahm. »Nun, Percival«, sagte er, »und was bekommst du, falls Lady Glyde stirbt?« »Wenn sie keine Kinder hinterlässt, was nicht wahrscheinlich ist, was im höchsten Grade wahrscheinlich ist, nun, dann bekomme ich ihre 20.000 Pfund.« »Bar ausgezahlt?« »Bar ausgezahlt.« Sie schwiegen abermals. Als ihre Stimmen aufhörten, verdunkelte der Schatten der Gräfin nochmals das Rouleau. Anstatt aber vorüberzugleiten, blieb er diesmal stehen. Ich sah ihre Finger sich um die eine Kante des Rouleaus stehlen und dasselbe zur Seite ziehen. Der undeutliche, blasse Umriss ihres Gesichtes erschien gerade über mir hinter dem Fenster. Ich verhielt mich ganz ruhig, von Kopf bis zu den Füßen in meinen schwarzen Mantel gehüllt. Der Regen, welcher mich durchnässte, schlug an das Fenster und verwehrte ihr die Aussicht. »Noch mehr Regen«, hörte ich sie zu sich selbst sprechen, dann ließ sie das Rouleau wieder fallen und ich atmete freier. Unten wurde die Unterhaltung fortgesetzt, diesmal aber vom Grafen wieder aufgenommen. »Percival, hältst du viel von deiner Frau?« »Fosco, die Frage scheint mir sehr offen.« »Ich bin ein offener Mann und wiederhole sie.« »Was zum Henker siehst du mich so an?« »Du willst mir nicht antworten, nun, denn wir wollen annehmen, deine Frau stürbe, ehe der Sommer vorüber ist.« »Lass das, Fosco.« »Nehmen wir an, deine Frau stürbe.« »Lass das, sage ich dir.« »In dem Falle würdest du 20.000 Pfund gewinnen und verlieren würdest du...« »Die Aussicht auf 3.000 Pfund jährliche Renten.« »Die entfernte Aussicht, Percival, nur die entfernte Aussicht. Und du brauchst sofort Geld. Der Gewinn ist in deiner Lage gewiss, der Verlust zweifelhaft.« »Sprich für dich sowohl als für mich. Ein Teil des Geldes, das ich brauche, wurde für dich geborgt. Und wenn du doch von Gewinn sprichst, so würde der Tod meiner Frau der deinigen 10.000 Pfund in die Tasche spielen. So pfiffig du auch bist, so scheinst du doch bei dieser Gelegenheit das Legat der Gräfin Fosco vergessen zu haben. Sieh mich nicht so an. Ich verbitte es mir. Es überläuft mir die Haut wahrhaftig ganz eisig bei deinen Blicken und Reden.« »Die Haut? Bedeutet Haut etwa im Englischen Gewissen? Ich spreche von dem Tode deiner Frau wie von einer Möglichkeit. Und warum wohl nicht? Die achtungswerten Advokaten, die eure Urkunden und Testamente kritzeln und kratzen, sehen doch dem Tode lebender Leute gerade ins Gesicht. Machen die euch die Haut schaudern? Warum sollte ich sie dir also schaudern machen? Ich habe es mir heute Abend zur Aufgabe gemacht, mir deine Lage so auseinanderzusetzen, dass ich kein Versehen machen kann, und jetzt bin ich damit zu Ende. Dies ist deine Lage. Falls deine Frau am Leben bleibt, so bezahlst du jene Wechsel mit ihrer Unterschrift. Stirbt sie, so bezahlst du sie mit ihrem Tode.« Während er sprach, erlosch das Licht im Zimmer der Gräfin und die ganze zweite Etage des Hauses lag jetzt in Dunkelheit da. »Wie du faselst«, brummte Sir Percival, »wenn man dich anhört, sollte man denken, dass wir die Unterschrift meiner Frau bereits in der Tasche hätten.« »Du hast die Sache in meine Hände gegeben«, entgegnete der Graf. »Ich habe mehr als 2 Monate vor mir, um mich umschauen zu können. Sprich für jetzt nicht weiter darüber. Sobald die Wechsel fällig werden, wirst du sehen, ob mein Faseln zu etwas Nütze ist oder nicht. Und jetzt, Percival, da die Geldgeschäfte für heute Abend abgemacht sind, stelle ich dir meine Aufmerksamkeit zu Diensten, falls du mich über jene zweite Schwierigkeit zu Rate zu ziehen wünschest, die sich in unsere kleinen Verlegenheiten gemischt und dich seit kurzem so ungünstig verändert hat, dass ich dich kaum wiedererkenne. Sprich, mein Freund, und verzeih mir, wenn ich nochmals deine hitzigen nationalen Gefühle verletze, indem ich mir noch ein Glas Zuckerwasser mische.« »Es ist alles ganz gut, wenn du sagst, sprich«, erwiderte Sir Percival in einem weit ruhigeren und höflicheren Tone, als er sich noch bisher anzuschlagen bequemte. »Aber es ist nicht so leicht zu wissen, wie man anfängt.« »Soll ich dir helfen?« sagte der Graf. »Soll ich dieser deiner Privatverlegenheit einen Namen geben? Wie wär's, wenn ich sie Anna Catherick nennte?« »Sieh her, Fosco, wir beide kennen einander seit langer Zeit, und wenn du mir schon ehedem ein paar Mal aus der Klemme geholfen hast, so habe ich meinerseits mein Möglichstes getan, um dir Gegendienste zu leisten, soweit Geld mich dazu instand setzte. Wir haben einander, so viel wir Männer nur können, gegenseitige Freundschaftsdienste geleistet, aber wir haben natürlich auch unsere Geheimnisse voreinander gehabt. Wie?« »Du hast allerdings ein Geheimnis vor mir gehabt, Percival.« Du hast hier in Blackwater Park so ein Skelett im Schranke, das während dieser letzten paar Tage schon anderen außer dir ins Gesicht gesehen hat. Nun, gesetzt, das wäre der Fall. Wenn es aber dich nichts angeht, brauchst du nicht neugierig darauf zu sein, wie? Sehe ich aus, als ob ich neugierig darauf wäre? Ja, das tust du. So, so, also mein Gesicht spricht die Wahrheit. Welch eine unbeschreiblich gute Grundlage in der Natur eines Mannes sein muss, der mein Alter erreicht und dessen Gesicht noch immer die Gewohnheit, die Wahrheit zu sprechen, bewahrt. Komm, Glyde, lass uns offen gegeneinander sein. Dies, dein Geheimnis, hat mich aufgesucht, anstatt dass ich es aufgesucht hätte. Wir wollen annehmen, ich sei neugierig, bittest du mich, als deinen alten Freund, dein Geheimnis zu achten und es ein für allemal dir selbst zu überlassen? Ja, das ist eben, warum ich ausdrücklich bitte. Dann ist meine Neugierde zu Ende. Sie stirbt von diesem Augenblicke an in mir. Meinst du das im Ernste? Warum zweifelst du daran? Ich habe einige Erfahrungen in deinen Schlichen und Umwegen, Fosco, und bin mir nicht sicher, dass du es nicht doch noch einmal aus mir herauszerrst. Der Stuhl unten krachte abermals laut, und ich fühlte, wie der Gitterpfeiler unter mir erbebte. Der Graf war aufgesprungen und hatte voll Entrüstung mit der Hand dagegen geschlagen. »Percival, Percival«, rief er aufgeregt, »kennst du mich noch nicht besser?« »Hat all deine Erfahrung dir noch nichts von meinem Charakter gezeigt? Ich bin ein Mann nach dem Typus des Altertums. Ich bin der erhabensten, tugendhaftesten Handlungen fähig, wenn ich Gelegenheit dazu habe. Es ist das Unglück meines Lebens gewesen, wenige solche Gelegenheiten zu finden. Meine Auffassung von der Freundschaft hat etwas Göttliches. Ist es meine Schuld, dass dein Skelett mich angeschaut hat?« »Warum bekenne ich meine Neugier, du armer, oberflächlicher Engländer, nur um meine Selbstbeherrschung zu zeigen? Ich könnte, wenn ich wollte, dein Geheimnis aus dir herausziehen, wie ich diesen Finger durch meine Handfläche hinziehe, das weißt du auch recht gut. Aber du hast meine Freundschaft angerufen und die Pflichten der Freundschaft sind mir heilig. Sieh her, ich trete meine erniedrigende Neugier mit Füßen.« Meine großen Gefühle heben mich darüber hinweg. Erkenne sie an, Percival. Ahme sie nach, Percival. Gib mir die Hand, ich vergebe dir. Seine Stimme bebte bei den letzten Worten, bebte, wie wenn er Tränen vergösse. Sir Percival suchte sich voll Verwirrung zu entschuldigen, aber der Graf war zu hochherzig, um ihn ausreden zu lassen. »Nein«, sagte er, »wenn mein Freund mich verletzt hat, so kann ich ihm vergeben, ohne dass er mir Entschuldigungen macht. Sage mir mit einfachen Worten, ob du meiner Hilfe bedarfst.« »Ja, und zwar sehr. Und du kannst sie von mir fordern, ohne dich und dein Geheimnis bloßzustellen? Ich kann es wenigstens versuchen. Versuche es. Nun, die Sache steht so.« Ich sagte dir heute, dass ich mein Möglichstes getan, um Anna Catherick zu finden, und dass es mir nicht gelungen. Ja, ganz recht. Fosco, ich bin verloren, wenn ich sie nicht finde. Ha, ist die Sache so ernsthaft? Ein kleiner Lichtstrom kam unter die Veranda und fiel auf den Kiespfad. Der Graf hatte die Lampe aus dem Innern des Zimmers geholt, um das Gesicht seines Freundes deutlicher zu sehen. »Ja«, sagte er, »diesmal spricht dein Gesicht die Wahrheit sehr ernsthaft, fast ebenso ernsthaft wie die Geldverlegenheit.« »Weit ernsthafter, so wahr ich hier sitze, weit ernsthafter.« Das Licht verschwand wieder und die Unterhaltung wurde fortgesetzt. »Ich zeigte dir doch den Brief an meine Frau, den Anna Catherick für sie im Sande versteckte«, fuhr Sir Percival fort. »In dem Briefe prahlt sie nicht, Fosco, sie kennt das Geheimnis.« »Sage in meiner Gegenwart so wenig wie möglich von dem Geheimnis, Percival. Weiß sie es durch dich?« »Nein, durch ihre Mutter.« »Zwei Weiber im Besitze deines Geheimnisses. Schlimm, schlimm, schlimm, guter Freund. Erlaube hier eine Frage, ehe wir weitergehen. Dein Beweggrund, indem du die Tochter ins Irrenhaus sperrtest, ist mir jetzt klar genug, aber die Art und Weise ihrer Flucht ist mir nicht ganz so klar. Hast du die Leute, deren Sorgfalt sie übergeben war, im Verdacht auf Ersuchen irgendeines Feindes, der sie dafür bezahlen konnte, absichtlich die Augen geschlossen zu haben? Nein, sie war die folgsamste und ruhigste aller Patientinnen der Anstalt und man war dumm genug, ihr zu trauen. Sie ist gerade wahnsinnig genug, um eingesperrt werden zu können und gerade vernünftig genug, um mich zu verderben, wenn sie in Freiheit, falls du dies verstehen kannst. Ich verstehe es. Nun, Percival, komm gleich zur Sache und dann werde ich wissen, was ich zu tun habe. Wo steckt augenblicklich die Gefahr deiner Lage? Anna Catherick ist in der Nachbarschaft und in Verbindung mit Lady Glyde. Das ist die Gefahr und mir scheint sie klar genug. Wer kann wohl den Brief lesen, den sie im Sande versteckte und nicht daraus sehen, dass meine Frau im Besitz des Geheimnisses ist, wie sehr sie es auch leugnen mag? Einen Augenblick, Percival. Falls Lady Glyde wirklich das Geheimnis kennt, so muss sie zugleich wissen, dass es ein kompromittierendes für dich ist. Als deine Frau liegt es doch natürlich in ihrem Interesse, es zu bewahren. So, meinst du? Ich werde gleich darauf kommen. Es läge vielleicht in ihrem Interesse, wenn sie sich einen Pfefferling um mich scherte. Aber ich bin zufälligerweise einem anderen Manne im Wege. Sie war in ihn verliebt, ehe sie mich heiratete. Sie ist noch jetzt in ihn verliebt. Ein verdammter Vagabonde von einem Zeichenlehrer. Hartwright heißt er. Mein bester Freund, was ist denn daran so Außerordentliches? Sie sind alle in einen anderen Mann verliebt. Wer hätte wohl je das Erste von dem Herzen seines Weibes bekommen? In allen meinen Erfahrungen bin ich noch keinem Ehemanne begegnet, der Numero eins gewesen wäre. Zuweilen wohl Numero zwei und Numero drei, vier und fünf häufig. Aber Numero eins nie. Es existiert natürlich, aber begegnet bin ich ihm nie. Warte, ich bin noch nicht zu Ende. Wer glaubst du wohl, half Anna Catherick den Vorsprung gewinnen, als die Leute aus dem Irrenhause hinter ihr her waren? Hartwright. Wer glaubst du wohl, sah sie hernach in Cumberland wieder? Hartwright. Beide Male sprach er allein mit ihr. Halt, unterbrich mich nicht. Der Schuft ist ebenso vernarrt in meine Frau wie sie in ihn. Er weiß das Geheimnis und sie weiß es. Lasse sie einmal wieder zusammenkommen, so ist es ihr beider Interesse, ihre Kenntnis desselben als Waffe gegen mich zu richten. Sachte, Percival, sachte. Vergisst du die Tugend von Lady Glyde? Kein Schuss Pulver für die Tugend von Lady Glyde. Ich glaube an nichts in ihr als an ihr Geld. Siehst du denn nicht, wie die Sachen stehen? Allein mag sie noch harmlos genug sein, aber sobald sie und der Vagabonde, der Hartwright... Ja, ja, ich sehe schon. Wo ist Mr. Hartwright? Außer Landes. Und wenn er eine heile Haut auf seinen Knochen behalten will, so rate ich ihm, sobald nicht wieder zurückzukommen. Weißt du gewiss, dass er außer Landes ist? Ganz gewiss. Ich ließ ihn von dem Augenblicke an, wo er Cumberland verließ, bis zu dem, wo er sich einschiffte, beobachten. Oh, ich bin vorsichtig gewesen, kann ich dir sagen. Anna Catherick war zum Besuche bei Leuten, die auf einem Gehöfte nahe bei Limeridge wohnten. Ich ging selbst zu ihnen, nachdem sie schon wieder entflohen war, und überzeugte mich, dass sie nichts wussten. Ich gab ihrer Mutter einen Brief abzuschreiben und ihn Miss Halcombe zu schicken, in welchem sie mich von jedem schlechten Beweggrunde freisprach, als ich die Tochter unter Aufsicht gestellt habe. Ich habe schon so viel Geld ausgegeben, um sie aufzufinden, dass ich nicht daran denken mag. Und trotz allem erscheint sie plötzlich hier und entgeht mir wieder auf meinem eigenen Grund und Boden. Wie kann ich wissen, wen sie noch sonst sehen oder mit wem sie noch sonst sprechen mag? Der Hartwright, der spionierende Schuft, kann zurückkommen, ohne dass ich es erfahre und schon morgen Gebrauch von ihr machen. Nein, Percival, das wird er nicht. Solange ich hier bin und jenes Frauenzimmer in unserer Nachbarschaft, verpflichte ich mich, sie vor Mr. Hartwright aufzufinden, selbst wenn er zurückkommen sollte. Ich sehe, ja, ich sehe. Die erste Notwendigkeit ist die, Anna Catherick aufzufinden. Um das Übrige kannst du dich beruhigen. Deine Frau ist hier in deinen Händen, Miss Harcombe ist unzertrennlich von ihr und darum ebenfalls in deinen Händen und Mr. Hartwright ist außer Landes. Diese unsichtbare Anna ist alles, woran wir fürs Erste zu denken haben. Du hast deine Erkundigungen eingezogen? Ja, ich bin bei ihrer Mutter gewesen, ich habe das ganze Dorf durchstöbert und alles ohne Erfolg. Kann man sich auf ihre Mutter verlassen? Ja. Sie hat einmal dein Geheimnis verraten? Sie wird es nicht zum zweiten Male versuchen. Warum nicht? Ist ihr eigenes Interesse damit verbunden, sowohl wie das deinige? Ja, eng damit verknüpft. Es freut mich um deinetwillen, Percival, das zu hören. Lass den Mut nicht sinken, mein Freund. Unsere Geldangelegenheiten lassen mir reichlich Zeit, in der ich mich umschauen kann, wie ich dir schon sagte, und vielleicht bin ich morgen glücklicher in meinen Nachforschungen nach Anna Catherick, als du heute gewesen bist. Noch eine letzte Frage, ehe wir schlafen gehen. Was ist es? Dies, als ich nach dem Bootshause ging, um Lady Gly zu benachrichtigen, dass die kleine Schwierigkeit wegen der Unterschrift aufgeschoben sei, führte der Zufall mich zur rechten Zeit hin, um ein fremdes Frauenzimmer auf sehr verdächtige Weise von deiner Frau scheiden zu sehen. Aber der Zufall ließ mich nicht nahe genug herankommen, um das Gesicht der Fremden deutlich zu unterscheiden. Ich muss wissen, woran ich unsere unsichtbare Anna zu erkennen habe. Wie sieht sie aus? Wie sie aussieht? Nun, das will ich dir mit zwei Worten beschreiben. Sie ist ein krankes Ebenbild meiner Frau. Der Stuhl knarrte und der Pfeiler bebte abermals. Der Graf war wieder aufgesprungen, diesmal vor Erstaunen. »Was?« rief er aus. »Denke dir meine Frau nach einer schweren Krankheit mit einem Anfluge von Geistesverwirrung und du hast Anna Catherick«, antwortete Sir Percival. »Sind sie miteinander verwandt?« »Nicht im geringsten. Und doch einander so ähnlich?« »Ja, warum lachst du?« rief Sir Percival aus. »Vielleicht über meine eigenen Gedanken, mein bester Freund. Sieh mir meinen italienischen Humor nach. Gehöre ich nicht der berühmten Nation an, welche die Vorstellungen des Polichinelle erfand?« »Schön, schön, schön. Ich werde Anna Catherick erkennen, wenn ich sie sehe, und somit genug für heute Abend.« »Beruhige dich, Percival. Schlafe, mein Sohn, schlafe den Schlaf des Gerechten und sieh, was ich für dich tun werde, wenn das Tageslicht kommt, um uns beiden zu helfen.« »Ich habe meine Pläne und Projekte hier in meinem großen Kopfe. Du sollst diese Wechsel bezahlen und Anna Catherick finden, mein heiliges Ehrenwort darauf, dass du es sollst. Bin ich nun dein Freund, den man im besten Winkel des Herzens tragen sollte oder nicht? Verdiene ich jene Geldvorschüsse, an die du mich auf so zart fühlende Weise vorhin erinnertest? Was du auch tun mögest, verletze nie wieder meine Gefühle. Erkenne sie an, Percival, und ahme sie nach, wenn du kannst. Ich vergebe dir nochmals. Gib mir noch einmal die Hand. Gute Nacht.« Kein Wort wurde weitergesprochen. Ich hörte den Grafen die Tür der Bibliothek schließen und Sir Percival die Eisenstangen vor die Fensterläden legen. Es hatte die ganze Zeit hindurch geregnet. Meine Glieder waren durch die so lange unverändert gebliebene gezwungene Lage krampfhaft zusammengezogen und durch die Nässe und Kälte wie erstarrt. Als ich zuerst mich zu rühren versuchte, war die Anstrengung so schmerzhaft, dass ich genötigt war, es aufzugeben. Ich versuchte es zum zweiten Male und es gelang mir, mich auf dem nassen Dache auf meine Knie zu erheben. Als ich an die Wand kroch und mich an derselben aufrichtete, schaute ich zurück und sah, wie sich das Fenster in des Grafen Ankleidezimmer erhellte. Mein sinkender Mut flackerte wieder in mir auf und fesselte meine Blicke an sein Fenster, während ich mich Schritt für Schritt an der Mauer wieder zurückschlich. Die Uhr im Turme schlug das Viertel nach 1 Uhr, als ich meine Hände auf die Fensterschwelle meines Zimmers legte. Ich hatte nichts gesehen oder gehört, das mich vermuten ließ, dass irgendjemand meinen Rückzug entdeckt hätte. Den 6. Juli. 8 Uhr. Die Sonne steht hell an dem klaren Himmel. Ich bin keinen Augenblick im Bette gewesen, habe nicht ein einziges Mal meine müden, matten Augen geschlossen. Durch dasselbe Fenster, durch das ich gestern Abend auf die Finsternis hinausschaute, blicke ich jetzt in die helle Stille des Morgens. Ich zähle die Stunden, welche verflossen sind, seitdem ich den Schutz dieses Zimmers verließ, nach meinen Empfindungen, und diese Stunden erscheinen mir wie Wochen. Wie kurze Zeit und doch wie lange für mich, seit ich in der Finsternis hier zu Boden sank, bis auf die Haut durchnässt, starr an allen Gliedern, kalt bis ins Mark, ein nutz- und hilfloses, angstergriffenes Geschöpf. Ich weiß kaum, wann ich wieder zu mir kam. Ich erinnere mich kaum, wann ich mich in mein Schlafzimmer zurückschleppte, ein Licht anzündete und zuerst mit einer sonderbaren Ungewissheit darüber, wo ich danach suchen musste, mir trockene Kleider holte, um mich wieder zu erwärmen. Ich erinnere mich wohl, alles dies getan zu haben, aber nicht, wann es geschah. Kann ich mich sogar entsinnen, wann das Gefühl der starren Kälte, der glühenden Hitze wich? Es muss vor Sonnenaufgang gewesen sein, ja, ich hörte es 3 Uhr schlagen. Ich erinnere mich dieser Zeit nach der plötzlichen Helle und Klarheit, nach der fieberhaften Aufregung all meiner Kräfte, welche mit ihr kamen. Ich erinnere mich meines Entschlusses, mich zu beherrschen, geduldig eine Stunde nach der anderen zu warten, bis ich eine Gelegenheit bieten würde, Laura ohne Furcht vor der augenblicklichen Entdeckung und Verzweiflung aus diesem entsetzlichen Orte hinwegzuführen. Ich erinnere mich, wie sich meinem Geiste allmählich die Überzeugung aufdrang, dass das, was jene beiden zusammen gesprochen hat, uns nicht allein rechtfertigen würde, indem wir das Haus verließen, sondern auch uns mit Waffen der Verteidigung gegen sie versehen musste. Ich entsinne mich des Impulses, der mich trieb, ihre Worte, solange meine Zeit noch mir gehörte und sie noch frisch in meinem Gedächtnisse waren, schriftlich und genau so aufzubewahren, wie sie gesprochen wurden. Alles dessen erinnere ich mich noch ganz klar. Es ist noch keine Verwirrung in meinem Geiste. Ich erinnere mich deutlich, wie ich vor Sonnenaufgang mit Feder, Tinte und Papier aus meinem Schlafzimmer hier hereintrat, wie ich mich an das weit geöffnete Fenster setzte, um möglichst viele kühle Luft zu fühlen, wie ich unaufhörlich immer schneller und schneller schrieb, immer heißer und heißer glühte, immer wacher und wacher wurde, während der schrecklichen Zwischenzeit, ehe es sich im Hause wieder regte. Wie klar es alles vor mir ist, vom Anfange beim Lampenlichte bis zum Ende auf der vorhergehenden Seite im hellen Sonnenschein des neuen Tages. Wozu sitze ich noch immer hier? Wozu ermüde ich meine heißen Augen und meinen glühenden Kopf, indem ich noch immer weiterschreibe? Warum lege ich mich nicht nieder und ruhe aus und suche im Schlafe, das Feuer zu löschen, das mich verzehrt? Ich wage nicht, es zu versuchen. Eine nie gefühlte Furcht hat mich ergriffen. Ich ängstige mich um diese Glut, die mir die Haut austrocknet, und um das Klopfen und Hämmern in meinem Kopfe. Wie kann ich wissen, wenn ich mich niederlege, ob ich die Kraft und die Besinnung haben werde, wieder aufzustehen? Oh, der Regen, der grausame Regen, der mich in der Nacht erstarrte. 9 Uhr, schlug es 9 soeben oder 8? 9 gewiss? Ich schaudere wieder, schaudere am ganzen Körper in der Sommerluft. Habe ich hier gesessen und geschlafen? Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Oh mein Gott, werde ich krank? Krank zu einer solchen Zeit? Mein Kopf, ich fürchte so sehr für meinen Kopf. Ich kann schreiben, aber die Zeilen verschwimmen alle ineinander. Ich sehe die Worte Laura, ich kann Laura schreiben und es lesen, aber 8 oder 9, was war es? So kalt, oh, dieser Regen gestern Abend und die Schläge der Uhr, die Schläge, die ich nicht zählen kann, sie schlagen fortwährend in meinem Kopfe. Ende von Abschnitt 13, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 31. Januar 2024.